Kundgabe 5989. Empfangen durch Beata Dudde am 30.06.1954. Liebe Durchstrahlung, Entscheidungsmahnung, Wille. Ewig schon seid ihr fern von mir und ihr verschließet euch meiner Liebeanstrahlung. Und ewig noch werdet ihr in dieser weiten Entfernung von mir sein, wenn ihr euch nicht meiner Gnade öffnet, wenn ihr mir weiter so widersteht wie bisher. Denn nun seid ihr bald an eurer Entscheidungsstunde angelangt. Ihr könntet ganz zu mir zurückkehren, um ein seliges Leben zu führen. Ihr könntet aber auch weiter im Widerstand verbleiben. Und ihr werdet dann wieder aus meiner Nähe, die ihr schon fast erreicht hattet, verbannt. Ihr sinket zurück und müsset den gleichen Weg noch einmal zurücklegen durch alle Naturschöpfungen. Und Ewigkeiten vergehen, bevor ihr im gleichen freien Willenszustand aufs Neue vor die Entscheidung gestellt werdet. Ihr Menschen könnet es nicht ermessen, was das bedeutet. Aber ich weiß es und möchte euch wahrlich davor schützen. Ich möchte euch zu veranlassen suchen, diesem euren Schicksal zu entfliehen und euch darum zurufen. Kehret bald zurück, lasset das Ende nicht herankommen, besinnet euch, ehe es zu spät ist. Entfernung von mir bedeutet Finsternis und Qual, Unfreiheit und Kraftlosigkeit. Entfernung von mir bedeutet, dass meine Liebeanstrahlung euch nicht mehr berühren kann und dass ihr darum unselig seid. Ihr könntet die Entfernung von mir sehr verringern. Ihr hattet die Möglichkeit und habt sie noch, ganz in meine Nähe zu kommen. Und euer Wille allein bestimmt, ob ihr in meiner Nähe verbleiben oder euch wieder ganz von mir abwenden wollet. Und ich suche in unermüdlicher Geduld und Liebe euch beizustehen und euren Willen dahin zu richten, von wo euch Licht und Kraft zugehen kann. Aber ich kann euch nicht bestimmen zur rechten Richtung eures Willens. Es bleibt euch selbst überlassen und darum versaget ihr. Alles ist für euch erreichbar. Ein herrliches Reich in Kraft und Seligkeit, so ihr nur die Entfernung von mir verringert und euch durchstrahlen lasset von meiner Liebekraft. Denn ihr müsset mit mir die Verbindung suchen, wollet ihr auch licht und kraftvoll sein. Ihr müsset freiwillig den Weg zu mir einschlagen. Ihr müsset wollen, dass die weite Entfernung von mir verringert wird. Ihr dürfet euch nicht von mir abwenden, sondern müsset mir voll bewusst zustreben. Und ihr müsset glauben, dass ich euer aller Vater bin und darum von jedem meiner Kinder zu erreichen bin, das ernstlich zu mir gelangen will. Meine Liebe zu euch, meinen Geschöpfen, ist nicht kleiner geworden. Sie umfasst euch noch mit der gleichen Innigkeit, nur drängt sie sich euch nicht auf. Denn die Liebekraft darf keinen Widerstand finden, ansonsten sie unwirksam bleibt. Und so ihr Menschen noch nicht meine Liebe zu spüren vermögt, so ihr euch noch nicht von meiner Liebe berührt fühlet, so verharret ihr noch im Widerstand gegen mich. Und diesen solltet ihr aufgeben. Ihr sollt euch mir völlig hingeben, keinen eigenen Willen mehr besitzen wollen, sondern nur noch nach meinem Willen zu leben, bereit sein. Dann habt ihr euch mir freiwillig unterworfen. Dann ist jeder Widerstand in euch gebrochen. Dann ist die Entfernung zwischen uns verringert. Und dann könnet ihr mir so nahe kommen, dass ihr meine Gegenwart spüret. Und ihr könnet meine Liebe fühlen. Denn ihr werdet glücklich sein, dass ihr euch wie Kinder in die Arme eures Vaters schmiegen könnet. Dass euer Vater euch umfängt in seiner Liebe und euch ein seliges Leben bereitet in der Ewigkeit. O sorget, dass ihr in diesen Zustand kommet, bevor das Ende da ist. Sorget, dass ihr zu jenen gehöret, die an des Vaters Hand eingehen können, in das geistige Reich, die standhalten im letzten Kampf auf dieser Erde. Sorget, dass ihr mein geworden seid, und ihr werdet es bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.